Im 11. und 12. Jahrhundert fand die Einwanderung der Kassidenjuden an den Rhein statt. Und es geschah in dieser Epoche, im Jahre 1200 nach Christus, dass zum ersten Male beinahe alle bekannten Texte mit dem Namen Kabbala oder jüdisch Kabbala erschienen. Die Ähnlichkeit des Namens mit dem germanischen Kala und Kalendaren ist offenbar. Die Juden waren niemals schöpferisch. Sie eignen sich fremde Schöpfungen an und verwalten diese. Es ist sicher, dass die jüdische Kabbala ihren Ursprung in den alten Runentexten der Armanen, Salmanen und Kalendaren gehabt haben. Die jüdische Kabbala besteht aus drei Büchern: das Sefer Yetzirah, Buch der Zahlen und Buchstaben oder Buch der Schöpfung. Das zweite ist Bahir, das sich auf den Überfluss und auf den Weltenbaum bezieht. Das dritte und letzte Buch ist das Zohar, Buch des Glanzes, des Lichtes. Das Sefer Yetzirah entspricht einem Auszug aus dem heiligen Runenbuch, das die Germanen am Rhein besaßen. Die ersten Kenntnisse vom Bahir oder Buch der Schöpfung erhielt man im 11. und 12. Jahrhundert, und es wurde bekannt, dass die Juden des Rheintales es besaßen. Das Zohar erscheint bei den spanischen, sephardischen Juden, als das Reich der Westgoten bereits zerstört war. Im Sefer Yetzirah, Buch der Schöpfung, gibt es einen zweiten aufschlussreichen Titel, das Buch der drei Mütter. Seit tausenden von Jahren ist dieser Begriff in den germanischen Völkern heimisch. Es sind die drei Nornen der Schöpfung. In den Sagen und Mythen der Völker des Rheins war dies alles bekannt. Die nordisch-polaren Völker haben der Frau schon immer große Bedeutung zugemessen. Die Priesterin erfüllt eine wesentliche Aufgabe, den Helden unsterblich zu machen. Die Walküre hat einen entscheidenden Platz in Valhalla, dem Aufenthaltsort der Helden des Gottes Wotan. Nur die semitischen und farbigen Rassen verachten die Frau und behandeln sie wie eine Sklavin. Mit dem Islam hält im arischen Indien die Purda, der Harem und der Gesichtsschleier Einzug. Heute sind es die semitischen Völker sowie die niedrigen und farbigen Rassen, die im Westen für die Frauenrechte kämpfen. Die Arier brauchen dies nicht zu tun, denn für sie war die Frau immer frei und behielt ihren Ehrenplatz im Reich. Noch in den Jahren 1455 bis 1522 hielt der Kampf an, den Deutschland gegen die Kirche von Rom führte. Kaiser Maximilian I. übertrug seinem Rat Johann Reuchlin die Mission, alle heiligen und runischen Dokumente, die man noch von alters her bewahrte, in Sicherheit zu bringen. Dieser, der die hebräische Sprache kannte, übergab viele dieser Dokumente einer Synagoge am Rhein. Vielleicht war er einfältig und hat geglaubt, sie damit bewahren zu können. Doch es ist auch möglich, dass hier etwas mit weißem Verrat zu tun hat. Es wurden viele Übersetzungen von den Rabbinern gemacht, die die Texte verfälschten. Dann wurden die zwei goldenen Hörner geraubt, die man 1840 im Norden Deutschlands gefunden hatte, und die uralte Inschriften in heiliger runischer Schrift aus der Bronzezeit aufwiesen. Die Verschwörung zerstört alles. Wir berichteten bereits von dem Raub der Manuskripte des grundlegenden Werkes von Professor Hermann Wirth über den Ursprung des jüdischen Volkes. Die nordische Kultur besaß fabelhafte Dokumente, die durch Raub und Plünderung in 2000 Jahren zerstört wurden, wie man dies mit den Spuren der weißen Götter in Amerika auch gemacht hat. Es wurde das Märchen ihrer Primitivität und Barbarei verbreitet und der gesamte Planet in allen Richtungen durchwandert, um diese Zerstörung auszuführen und jeglichen Hinweis auf die hyperboreische und göttliche Rasse und ihre außerirdischen Herkunft zu verwischen. Der Plan ist schon sehr alt und hat seinen Ursprung außerhalb dieser Erde. Seit 1945, als jene Etappe des Großen Krieges endete, ist die Zerstörungswut alles Nordischen, alles Arischen zum Wahnsinn geworden und hat selbst die Deutschen mit hineinbezogen. Der Name Hyperborea, unter dem wir die nordische Welt der Ursprünge auch kennen, woher alles Höhere kommt, ist ein griechischer Name, wie man gesehen hat. Der nordische Name lautet Polsata-Land, Land des Baldur. Pol ist Baldur und Apollo. Asgard sollte auch der Name für dieses zweite Hyperborea sein, weil es die Wohnstadt der göttlichen Asen ist, das die Indo-Arier Arya-Vayi und die iranischen Perser Arianem-Vayu nannten. Dort bewahrt man die Runen, in diesem uneinnehmbaren Paradies. Dort haben sie sich offenbart, im irdischen Midgard am Nordpol, wo sich das zweite Hyperborea, Paradesha, eine Zeit lang befinden wird. Von Asgard aus verbreiteten sich die Laute, ihre Schwingungen wie Lichtschiffe, wie gefiederte Schlangen. Vom leuchtenden Spektrum des schon unsichtbaren Asgard aus steigen sie zur Materie herab, zur Folkwang. Asgard ist also die Himmelsburg, die Burg des Himmels, wo Wotan und seine Walküren noch immer die heiligen Runen bewahren, um sie, zusammen mit ihrem Geheimnis, den Helden zu übergeben, die einen Kampf um ihre Unsterblichkeit führen, den Viras, die sich in Divyas verwandeln. Kastilien. Baum und Stein, Stein und Baum. Wotan hing 9 Nächte hindurch am Baume des Schreckens. Danach, als sich die Gestaltung des demiurgischen Archetypus seines Manu einmal in Richtung der Reiche der dichteren Materie vertiefte, in der langsameren Schwingung der Energie des Erlöschens, haben die Göttlichen, die Halbgöttlichen und die Helden den Stein gebraucht, um die rettende Rune aufzuzeichnen. So versuchten sie, die ungebundenen Kräfte der Natur zu kontrollieren, das Feuer und das Wasser, die Atlant überfluteten. Und wir sehen die Menhire, die Dolmen und die Krummlechs zum Vorschein kommen. Die Rune Is, die Rune Ur und die Rune Hagal. Sie stecken die empfindlichsten Punkte der Erde, Gerda, für die Nordischen ab. Diese seltsamen megalithischen Denkmäler, Werke von Riesenwesen, sind die Akupunktur einer kranken Geographie, die neue Katastrophen verhindern und empfindliche Strömungen binden. Eingefügt in Chakras und Nervenzentrum des physischen und feinen Körpers von Gerda, wo beide Ebenen zusammenfließen und eine Begegnung zwischen den sichtbaren und unsichtbaren Strömen stattfindet. Es sind auch die ersten Einweihungstempel und die Beobachtungsstationen des Himmels, bewacht und beschützt von den arischen Siddhas. Von da bis zur Burg ist es nicht mehr als ein Schritt. Doch die Burg ersetzt den Baum, nachdem dieser umgehauen wurde im heimatlichen Wald, in Waldheim der Göttin Frigga, die Gemahlin Wotans. Die Burg ist die Ehrburg oder Irburg, die Wohnstätte einer neuen Zeit des Ehr oder Ihr, der legendären Macht. Die Ehrenburg, die Burg der magischen Hochzeit mit der Rune Ehe, die magische Ehe. Daher wird die Burg zum Tempel, außer dem Zufluchtsort der Runen und Einweihungszentrum, wie es Montsegur war, die Burg der Katharer in den Pyrenäen, wiedererrichtet auf den Ruinen einer anderen, viel älteren, auch eine Beobachtungsstation des außergalaktischen Gartens der Hesperiden, des Paradieses der Äpfel von Avalon, wie das Krummlech von Stonehenge. Der Garten der Hesperiden der Griechen erhielt seine hyperboreische Eingebung vom Garten des Asgard, der Göttin Iduna oder Nanna, die Gemahlin Baldurs, auch Beschützerin der Äpfel. Die riesigen, megalithischen Denkmäler sind die Steine des Himmels, wie die Kaaba von Mekka, Himmelsstein, und sind von Schottland bis Österreich, das germanische Reich der Göttin Ostara, gefunden worden. Die Hyperboreer errichteten diese runischen Zeichen aus Stein, die Menhire, Dolmen und Krummlech in den entferntesten Gegenden dieser zweiten, aus den Wassern erstandenen Erde, in Afrika, in der Südsee und in Amerika. Es sind die Hünenbetten, Steinhänge, Stonehenge, Bautasteine und Wallburgen. Später wurden sie Pyramiden genannt. Einst war der gesamte Boden Deutschlands von diesen seltsamen megalithischen Merkmalen gekennzeichnet, Vorläufer der Burgen. Die Wallburgen waren die Einweihungsburgen. Wir werden noch Gelegenheit haben, uns mit der Burg der SS, die Wewelsburg, im Besonderen zu befassen.